Die schlimmen Monarchen von Friedrich von Schiller. Euren Preis erklimme meine Leier, Erdengötter, die der süßen Feier Anadyomenens sanft nur klang. Leiser um das pompende Getöse, schüchtern um die Purpurflammen eurer Größe, zittert der Gesang. Redet, soll ich goldne Saiten schlagen, wenn vom Jubelruf emporgetragen euer Wagen durch den Wahlplatz rauscht? Wenn ihr, schlapp vom eisernen Umarmen, schwere Panzer mit den weichen Rosenarmen eurer Frühnen tauscht? Soll vielleicht im Schimmer goldner Reifen Götter euch die kühne Hymne greifen, wo in mystisch dunkel eingemummt euer Spleen mit Donnerkeilen tändelt, mit Verbrechen eine Menschlichkeit bemäntelt, bis das Grab verstummt? Sing ich Ruhe unter Diademen? Soll ich, Fürsten, eure Träume rühmen? Wenn der Wurm am Königsherzen zehrt, weht der goldne Schlummer um den Mohren, der den Schatz bewacht an des Palastes Toren und ihn nicht begehrt. Zeig, o Muse, wie mit Rudersklaven Könige auf einem Polster schlafen, die gelöschten Blitze freundlich tun, wo nun nimmer ihre Launen foltern, nimmer die Theater Minotaure poltern und die Löwen ruhen. Auf, betaste mit dem Zaubersiegel Hekate des Gruftgewölbes Riegel, horch, die Flügel donnern jach zurück, wo des Todes Odem dumpfig säuselt, Schauerluft, die starren Locken aufwärts kräuselt, sing ich, Fürstenglück. Hier das Ufer, hier in diesen Grotten stranden eurer Wünsche stolze Flotten, hier, wo eurer Größe Flut sich stößt, ewig nie dem Ruhme zu erwarmen, schmiedet hier die Nacht mit schwarzen Schauerarmen Potentaten fest. Traurig funkelt auf dem toten Kasten eurer Kronen der umperlten Lasten eurer Zepter undankbare Pracht. Wie so schön man Moder übergoldet, doch nur Würmer werden mit dem Leib besoldet, dem die Welt gewacht. Stolze Pflanzen in so niedern Beeten, seht doch, wie mit welken Majestäten garstig spaßt der unverschämte Tod, die durch Nord und Ost und West geboten, dulden sie des Unholds ekelhafte Zoten, und kein Sultan droht. Springt doch auf, ihr störrige Verstummer, schüttelt ab den tausendpfund'gen Schlummer, Siegespauken, Trommeln aus der Schlacht, höret doch, wie hell die Zinken schmettern, wie des Volkes wilde Vivat euch vergöttern, Könige, erwacht! Sieben Schläfer, o, so hört die hellen Hörner klingen und die Doggen bellen, tausendröhrigt knallt das Jagdenfeuer, muntre Rosse wiehern, nach dem Forste blutig wälzt der Eber seine Stachelborste und der Sieg ist euer. Was ist das? Auch Fürsten schweigen selber? Neunfach durch die heulenden Gewölber spottet mir ein schleifend Echo nach. Hört doch nur den Kammerjunker düseln, euch beehrt Madonna mit geheimen Schlüsseln in ihr Schlafgemach. Keine Antwort, ernstlich ist die Stille. Fällt denn auch auf Könige die Hülle, die die Augen des Trabanten deckt? Und ihr fordert Anbetung in Asche, daß die blinde Metze Glück in eure Tasche eine Welt gesteckt? Und ihr rasselt Gottes Riesenpuppen hoch daher in kindisch stolzen Gruppen, gleich dem Gaukler in dem Opernhaus. Pöbelteufel klatschen dem Geklimper, aber weinend zischen den erhabnen Stümper seine Engel aus. Ins Gebiet der leiseren Gedanken würden, überwenden sie die Schranken, Schlangenwirbel, eure Mäkler drehn. Lernt doch das, die euren zu entfalten, Blicke, die auch Pharisäerlarven spalten, von dem Himmel sehn. Prägt ihr zwar Hohn ihrem falschen Schalle, euer Bild auf lügende Metalle, schnödes Kupfer adelt ihr zu Gold, eure Juden schachern mit der Münze, doch wie anders klingt sie über jener Grenze, wo die Waage rollt. Decken euch Seraille dann und Schlösser, wann des Himmels fürchterlicher Presser an des großen Fundes Zinsen mahnt? Ihr bezahlt den Bankrott der Jugend mit Gelübden und mit lächerlicher Tugend, die Hans Wurst erfand. Berget immer die erhabne Schande mit des Majestätsrechts Nachtgewande, bübelt aus des Thrones Hinterhalt, aber zittert für des Liedes Sprache. Kühnlich durch den Purpur bohrt der Pfeil der Rache Fürstenherzen kalt.